Die Kommentatoren des deutschen Volkssenders, die meist auch für den deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau arbeiteten, appellierten immer wieder an deutschnationale Gefühle, um dadurch an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Denn die antikommunistische Propaganda war an den deutschen Hörern nicht spurlos vorübergegangen. Das galt für alle dieser Freiheitssender. Nur wenn sie die kommunistische Propaganda klein hielten, hatten sie eine Chance, auch von Nicht-Kommunisten gehört zu werden. Der Deutsche Volkssender begann sein Programm am 10. September 1941 und nannte sich selbst die Stimme der nationalen Friedensbewegung. Weil deutsche Truppen kurz vor Moskau standen, war sein Sitz bis zum Frühsommer 1942 nicht in der sowjetischen Hauptstadt, sondern in Ufa am Ural. Dorthin kam als einer der ersten der österreichische Kommunist Ernst Fischer, der bei Radio Moskau als Kommentator begonnen hatte. Er besaß das besondere Vertrauen der KP-Führung. Erst 1968, nach dem Prager Frühling, wandte er sich von dem Kommunismus sowjetischer Prägung ab. Kurz darauf veröffentlichte er seine Memoiren, in denen er sich auch an die erste Zeit in Ufa erinnerte. Seine Frau, die Publizistin Ruth von Meinburg, hatte ihn begleitet. Als wir in Ufa ankamen, gab es sehr viel Brot. Das beste, das duftendste, das wunderbarste Brot, das ich jemals in meinem Leben aß. Nach 3 Tagen gab es nichts mehr. Die Ausländer hatten alles aufgefressen. Es war sehr kalt. Aus Moskau evakuierte Maschinen kamen an, von Arbeitern und Studenten behütet. Ruth war Sprecherin im Rundfunk, jede Nacht. Bei stiller Luft war die Kälte von minus 30 und mehr Graden zu ertragen. Wenn auch nur ein leiser Wind ging, war der Körper auch noch so gut vermummt wie von Messern zerschnitten. In unseren Arbeitsräumen war es so kalt, dass wir nur in Wintermänteln, Pelzmützen und Handschuhen zu arbeiten vermochten. Das Elektrizitätswerk war den neuen Anforderungen nicht gewachsen. Immer wieder erlosch das Licht und trübe Kerzen beleuchteten die Schreibmaschinen. Die Entscheidung, einen illegalen Sender mit dem Standort in Deutschland vorzutäuschen, gefiel Fischer nicht. Ich hielt schon damals diese Konstruktion für widersinnig. Die Sendung selbst, im Unterschied zu den Kommentaren in Radio Moskau, für verlorene Zeit und Mühe. Vielleicht aber hatte ich Unrecht. Wir wurden zwar nicht gehört, lernten jedoch, karge Informationen bedacht und mit Fantasie auszuwerten, vielseitig zu argumentieren. Achtung, Achtung! Hier ist der Deutsche Volkssender, die Stimme der nationalen Friedensbewegung. Zum 15. Jahrestage des Hitlerkrieges ruft die nationale Friedensbewegung das ganze deutsche Volk zum Massenkampf gegen das Hitlerregime. Die Rettung unseres Volkes verlangt den bewaffneten Kampf gegen Hitler. Wir sind frei fahren in Stadt und Land. Wieder mit dem Naziterror. Greift zur bewaffneten Gegenwehr. Räuchert die Gestapo-Nester aus. Tod allen Spitzeln, Denunzianten und Verrätern. Schutz und Hilfe allen aktiven Kämpfern gegen Hitler. Kampfeinheit und Solidarität mit den ausländischen Arbeitern und Kriegsgefangenen. Schafft Volksausschüsse des Kampfes gegen die Nazi-Tyrannei. Die kämpferische Demokratie gegen die Diktatur der Nazi-Bonzen und Plutokraten. Achtung! Hier ist der Deutsche Volkssender, die Stimme der nationalen Friedensbewegung.